Und jetzt enthülle dieses herrliche Monument des Vorkämpfers des Friedens, des Bannerträgers des Friedens in der ganzen Welt, Josef Vissarionowitsch Stalin. Nach diesen Worten des stellvertretenden Ministerpräsidenten Walter Ulbricht fällt unter den Beifall der Versammelten die Hülle von dem Monument. Klug und gütig lächelnd blickt er auf uns, auf die Menschen, die zu Füßen dieses ersten Stalin-Monuments in Deutschlands Hauptstadt versammelt sind. In den weiten, wunderschönen Landen, aus der freien Arbeit froh geschwingt, ist der Freiheit helles Lied erstanden, das vom großen Freund der Menschen singt. Stalin führte uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne flog. Kann es wem sein, doch erschienen, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.